Glaubensmaße wie immer ran. Sie schaufeln sich ihr eigenes Grab. Wenn die Züge steht, wird sie schon bereit. Auf Gleise, die kein Mecker, kein Nein. Es sind Glaubensmaße wie immer ran. Sie schaufeln sich ihr eigenes Grab. Für Gerechtigkeit wollen sie uns bekämpfen. Medien dabei kräftig helfen. Mit Drogen verdienen sie sich ihr Geld. Die deutsche Jugend schon längst verfällt. Doch die Züge stehen für sie schon bereit. Auf Gleise, die gen Mekka geneigt. Es nimmt Ausmaße wie immer an. Sie schaufeln sich ihr eigenes Grab. Denn die Züge stehen für sie schon bereit. Auf Gleise, die gen Mekka geneigt. Es nimmt Ausmaße wie immer an. Sie schaufeln sich ihr eigenes Grab. Doch Deutschland wird durch uns neu erwacht. Wenn Nationalstolz über